Werte Gäste, meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen. Die Bücher sind unsere guten Freunde. Sie begleiten uns von frühester Jugend an bis ins späte Greisenalter durch unser ganzes Dasein. Wir Deutschen als Volk der Dichter und Denker können uns ein menschliches Leben ohne Buch überhaupt nicht vorstellen. Im Buch finden wir unsere Zeit wiedergespiegelt. Im Buch suchen wir die Vergangenheit zu erforschen und die Zukunft zu ergründen. Das Buch ist unser Wegweiser und unser Ansporn. Ein gutes Buch gilt uns Deutschen nach alter Regel mehr als 10 schlechte. Und gerade dann, wenn die Zeiten den Menschen besondere Probleme stellen, wenn sie sich krisenhaft zuspitzen oder gar in gewaltsamen, revolutionären oder kriegerischen Explosionen ihren dynamischen Ausdruck finden, dann flüchten wir gerne aus der Härte des Tages in die romantische Weite des Buches. Was das Buch für uns als Kulturvolk bedeutet, das haben unsere Soldaten in diesem Kriege an allen Fronten erfahren. Viele unter ihnen, die vielleicht das Buch in den Zeiten, da es ihnen leicht und ohne besondere Einschränkung zur Verfügung stand, nicht immer so hoch schätzten, wie es das eigentlich verdiente, haben es erst in ganzer Tiefe lieben und achten gelernt, da sie es entbehren mussten. Es ist vielleicht das charakteristischste Zeichen dieser Zeit, dass sie ihre schönste und beglückendste geistige Erfüllung im Buch sucht und findet. Unser so starkes und ausgeprägtes Verhältnis zum Buch hat auch seinen Ausdruck im Buch selbst gefunden. Kein Volk, das sein Buch so liebevoll pflegt, wie gerade wir Deutschen. In seinem Inhalt wie in seiner äußeren Gestaltung ist das deutsche Buch beispielgebend für die ganze Welt geworden. Das schöne Buch, im Inhalt wie in seiner äußeren Form, ist immer unser deutsches Ideal gewesen. Von der unbegrenzten Weite unserer großen deutschen Geister bis zum subtilsten Spezialschrifttum umfasst die deutsche Buchproduktion den ganzen Umfang unseres deutschen Wesens und Charakters. Welch eine Spannweite von unseren Klassikern mit ihren weltumfassenden Ideen bis zum kulturfeindlichen Kräfte herab, die nur humanitäre Worte im Munde führen, hinter denen keine Werte mehr stehen. Wer sich in der entscheidenden Stunde Europas mit den Bolschewisten verbündet, um die europäische Kultur zu verteidigen, der richtet sich und seine Kultur damit selbst. In diesen Monaten setzen sich die Achsenmächte gegen das größte Verbrechen gegen die europäische Kultur zur Wehr. Wir antworten auf die Kritik unserer liberal-demokratischen Widersacher nur mit einem schweigenden Hinweis auf die deutsche Kulturleistung aus 2 Jahrtausenden, die bei Gott keine Rechtfertigung mehr bedarf. Die systematische Fürsorge, die das nationalsozialistische Reich dem deutschen kulturellen Leben in all seinen Äußerungen und Ausstrahlungen in den vergangenen fast die literarischen Aufrufe unserer Feinde, die Papier sind und Papier bleiben werden. Eines der wichtigsten kulturellen Güter, denen wir in den vergangenen Jahren unseres nationalsozialistischen Aufbaus unsere besondere Fürsorge haben angedeihen lassen, war und ist unser Buch. Es hat seit unserer Machtübernahme einen wahrhaft imponierenden Aufstieg genommen. Und wenn sich gerade im Kriege das ganze deutsche Volk in noch nie dagewesener Weise zu den Werten seiner Dichtung bekennt, so ist das der stolzeste Beweis für den Erfolg unserer systematischen Buch- und Kulturpflege in den vergangenen Jahren. 2 Aufgaben insbesondere hat das deutsche Buch im Krieg zu erfüllen. Zeigt dem deutschen Volke die gewaltigen Hintergründe des geschichtlichen Geschehens unserer Tage und es spendet ihm Kraft und Entspannung, in den schweren Wochen und Monaten des Krieges. Gerade darum ist das deutsche Buch vor allem zum wahren Eigentum des deutschen Soldaten an der Front geworden. Das Wort vom Zarathustra im Tornister des deutschen Musketiers ist heute vielfach Wirklichkeit geworden. Gibt es nun ein schöneres Zeichen für die innere Verbundenheit unseres Volkes mit dem Buch als die Tatsache, dass gerade im Kriege unsere Klassiker in steigendem Umfange von vielen Tausenden verlangt und gelesen werden? Daneben steht nun der Erfolg unserer Buchpflege, der durch Zahlen belegt werden kann, die alle von uns gehegten optimistischen Erwartungen weit in den Schatten stellen. 250 Millionen Bücher und Schriften wurden im abgelaufenen Berichtsjahr im Reich herausgebracht, bei einer Durchschnittsauflage aller Erscheinungen von rund 11.000 Stück. Wieder steht an erster Stelle das schöngeistige Schrifttum mit einer Gesamterzeugung von 72 Millionen Büchern. Hierunter befinden sich allein 39 Millionen Neuerscheinungen. Die Zahl von 44 Millionen neu aufgelegter Bücher beweist, dass bei uns wohl hauptsächlich infolge unserer systematischen Buchpflege das Buch als Eintagssensation vollkommen verschwunden ist. Wirklich wertvolles Schriftrechnen. An zweiter Stelle steht die politische und dokumentarische Literatur der Zeit mit einer Gesamtauflage von 56,5 Millionen. Diese Auflage widerlegt in schlagendster Weise die Einwendungen der Feindseite, dass das deutsche Volk sein Interesse an der Gegenwart verloren hätte. Unter den 56,5 Millionen Büchern der Zeit befinden sich 33 Millionen Neuerscheinungen auf dem Gebiet des Wehr- und Kriegsschrifttums. Daneben steht die stärkste Anteilnahme des deutschen Volkes am Schrifttum der uns befreundeten Nationen. Allein 641 ausländische Werke wurden im Berichtsjahr ins Deutsche übertragen. Wenn man nun bei einer Würdigung dieser Leistungen die Unsumme von Schwierigkeiten in Rechnung stellt, die zu überwinden waren, dann müssen diese Erfolge umso höher gewertet werden. Verlage und Druckereien gaben einen großen Teil ihrer besten Mitarbeiter an die Wehrmacht ab. Die Papierfrage wurde mit längerer Dauer des Krieges von Woche zu Woche schwieriger und komplizierter. Dabei galt es für das deutsche Schrifttum, vor allem seine elementarste Pflicht der kämpfenden Front gegenüber zu erfüllen. Über 100 deutsche Dichter von Ruhm tragen heute als Soldaten den grauen Rock und sind in der Hauptsache bei den Propagandakompanien eingesetzt. Sie machen sich damit zu Kündern des geschichtlichen Geschehens unserer Zeit. Sie sitzen nicht mehr wie früher zu Hause am Schreibtisch, um für die kämpfende Front Papieraufrufe zu verfassen. Sie stehen mitten unter den Soldaten des Reiches, um die Heimat zu verteidigen und daneben dem Volke ein möglichst nahes Bild von den Kämpfen um das Reich und um die europäische Kultur zu vermitteln. Wenn wir also heute zur Kriegsbuchwoche 1941 aufrufen, so ist dieser Appell alles andere als eine äußere und leere, zu nichts verpflichtende Repräsentation. Diese Kriegsbuchwoche soll der Auftakt großer Aktionen im Dienste des deutschen Schrifttums sein. Sie steht im Zeichen von Buch und Schwert und richtet ihren Anruf an die Nation bei Beginn des dritten Kriegswinters. Sie stellt an das ganze Volk besondere und wichtige Aufgaben. Die erste und vornehmste, sozusagen eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes, zu deren Dolmetsch ich mich machen will, ist die, die deutsche Wehrmacht im kommenden Winter ausreichend mit guten Büchern zu versorgen. Es werden dazu in der Hauptsache zwei Wege beschritten. Eine Auswahl bester Literatur wird in Großauflage in handlichstem und ansprechendstem Format herausgebracht und der Wehrmacht zur Verteilung übergeben. Als erstes praktisches Ergebnis dieser Aktion werde ich in Kürze 3 Millionen Bücher an die deutschen Soldaten an der Front zum Versand gelangen lassen. Diese großzügige Maßnahme, die gewiss von unseren Soldaten mit Freude begrüßt werden wird, soll dann im Laufe des Winters noch einmal wiederholt werden. Daneben geht die großzügige Ausführung des Aufrufs des Reichsleiters Rosenberg zur dritten Büchersammlung der NSDAP. Ungezählte Millionen Bände aus allen Sparten unseres deutschen Schrifttums sind in den vergangenen 2 Jahren aufgrund dieser Sammlung schon an die Front gegangen. Aber immer noch nicht ist der Lesehunger unserer Soldaten befriedigt. Und wenn die nationalsozialistische Bewegung jetzt wiederum an das deutsche Volk appelliert, so will das nicht heißen, dass der Bücherfreund noch einmal seinen Bücherschrank nach überflüssigen Schmökern absuchen und ihn davon reinigen soll. Für unsere Soldaten ist auch hier das Beste gerade gut genug. Unter Einsatz von 7.000 Mitarbeitern der Partei konnten bisher 6,7 Millionen Bücher an 60.000 Wehrmachtbüchereien abgeliefert werden. Diese Großaktion, die alles bisher auf diesem Gebiete Dagewesene weit in den Schatten stellt, soll nun mit einem noch machtvolleren Aufwande fortgesetzt werden. Welche Woche wäre nun eher geeignet dazu, unsere Volksgenossen zu veranlassen, das Letzte an Büchern für unsere Soldaten herzugeben, als gerade diese Woche, die im ganzen Reich im Zeichen des deutschen Buches stehen soll. Daneben geht selbstverständlich die Fortführung der Werbung für Buchfeldpostsendungen und weitere 6 Millionen deutscher Bücher werden so an unsere Soldaten gelangen. Aber nicht allein die Front ruft nach dem Buch. Auch die Heimat ist seiner in höchstem Maße bedürftig. Gerade die schwer arbeitenden Volksgenossen sollen im Kriege besonders in den Genuss des deutschen Kulturgutes kommen. Es ist nicht damit getan, sie allein durch kulturelle Veranstaltungen zu betreuen, sie ins Theater oder ins Kino zu führen. Der deutsche Bauer und der deutsche Arbeiter, die deutsche Mutter und die deutsche Hausfrau verlangen für die wenigen Stunden ihrer Freizeit nach geistiger Entspannung und neuer Kräfteaufspeicherung. Die Heimat hat auch ein Anrecht darauf, im Buch die Zeit wiederzufinden und durch das Buch über die Zeit hinaus geistig in die Zukunft hinübergeführt zu werden. Große Buch- und Dokumentenschauen im Rahmen der Buchwoche sollen dem deutschen Volke einen Überblick über die unvergänglichen Werte vermitteln, die im deutschen Buche niedergelegt sind. Hier kann es am besten erkennen, was seine Dichter und Schriftsteller ihm bedeuten und was es ihnen zu verdanken hat. Wie auf allen anderen Gebieten, so geht auch auf dem Gebiet des Schrifttums die Wirkung vom Menschen aus. Der Dichter und der Schriftsteller ist der Mittelpunkt des Buchgeschehens. Wir haben es seit 1938 sozusagen zur Tradition dieser Woche erhoben, in Verbindung mit ihrer Eröffnung ein deutsches Dichtertreffen hier auf dem geheiligten und geweihten Boden von Weimar zu veranstalten. Jedes dieser Dichtertreffen war ein Bekenntnis zur gemeinsamen Verpflichtung des dichtenden und schreibenden Deutschland zum neuen Reich. Zum ersten Male haben wir in diesem Jahre mitten im Kriege die führenden Autoren befreundeter Nationen zu uns geladen. Auf meine Bitte hin haben sie eine Reise durch das Reich gemacht. Alles ist ihnen gezeigt und nichts ist ihnen vorenthalten worden. Wir haben nichts zu verbergen. Sie sollten mit offenen Augen Volk, Land und Leute studieren und sollten aus der Kraft, die die deutsche Nation heute in der Heimat ausstrahlt, auf die Kraft schließen, die unsere kämpfende Front darstellt. Ihre eben abgeschlossene Reise war sozusagen ein praktischer Anschauungsunterricht und eine Belehrung über die Frage, ob die deutsche Nation nunmehr ein Anrecht darauf hat, endgültig ihre provinzialen Fesseln abzustreifen und den Weg zur Weltmacht anzutreten. Wenn ich mich nun in dieser Stunde von Weimar aus an das ganze schreibende und lesende Deutschland wende, so verbinde ich mit diesem Aufruf an die Nation meinen tief gefühlten Dank an alle im Dienste des deutschen Schrifttums schaffenden Volksgenossen. Der Stolz auf unsere bisherigen Leistungen, der sie alle erfüllt, wird von mir in vollstem Umfange geteilt. Wir haben mehr denn je die Berechtigung, mit unserem Ausblick auf die Zukunft glücklich und zufrieden zu sein. Inmitten der Schlachten, die um das neue Europa geschlagen werden, zeichnen sich bereits die großen Zukunftsaufgaben unserer Nation und mitten in ihr des deutschen Schrifttums in seiner Gesamtheit ab. Wie glücklich muss uns alle solch ein Tag machen. Die ganze Nation steht in dieser Stunde um ihr Buch versammelt. Buch und Schwert als Einheit bilden das Symbol dieser Zeit ohne Beispiel. So wie das Schwert im Kampf um eine neue Anschauung eine Waffe des Geistes ist, so ist das Buch in diesem Kampfe eine Waffe der Front geworden. Wann hätten wir mehr Grund gehabt, in tiefem Vertrauen und voll glühender Dankbarkeit auf den Führer und seine Soldaten zu schauen, die in diesem gigantischen Ringen Europa beschützen und einen Wall aufrichten gegen den Versuch einer Überflutung unseres alten und doch so jungen Kulturkontinents durch barbarische Horden aus dem Osten. In dieser festlichen Stunde, zwar nur vor diesem kleinen Kreise abgehalten, aber von der ganzen Nation mit Dankbarkeit aufgenommen, richten sich unsere Blicke nach dem Osten. In fester und unbeirrbarer Zuversicht fühlen wir uns gerade heute als Vertreter des geistigen Deutschlands mit dem Führer als dem obersten Beschützer unseres kulturellen Lebens verbunden. Er hat den Mut gehabt, den Kampf gegen den ewigen Weltfeind noch einmal, und zwar diesmal unter den günstigsten Bedingungen, aufzunehmen. Mit seinen Soldaten beschützt er alles, was wir besitzen. Haus und Hof, unsere Frauen und unsere Kinder, aber auch unsere Kultur, unsere ewigen Güter und nicht zuletzt unter ihnen das deutsche Buch als die schärfste Waffe unseres deutschen Geistes. Dass es einer segensreichen Zukunft entgegen möge, das ist heute an diesem festlichen Tage unser herzlichster Wunsch. In diesem Sinne richte ich meinen Ruf an die Dichter unserer Zeit. Zum größten Teil stehen sie kämpfend an der Front. Und vielleicht ist der eine oder der andere in dieser Stunde durch einen Zufall an irgendeinem Rundfunkapparat weit im Osten Zeuge dieser Stunde, die er in Friedenszeiten mit uns zusammen zu erleben pflegte. Dass wir der Zeit würdig sein wollen, das soll unser Gelöbnis in dieser Stunde sein. Mit der Kraft des Wortes wollen wir sie schildern, so wie der deutsche Soldat sie mit der Kraft des Schwertes formt und gestaltet. Mit ihm gemeinsam wollen wir sie am Ende erfüllen. Diese große Zeit soll das schreibende und denkende Deutschland in Bereitschaft finden. Dann wird die Stunde kommen, die da das Reich die Zeit der stolzesten Blüte seiner Geschichte beginnt. Wann hätte dann der Dichter mehr Grund gehabt zu dem stolzen Ausruf? Du, nimm den Strick, Barbarei, und mache dich auf Verbannung gefasst. Die Kriegsbuchwoche 1941 ist damit eröffnet.